Die DEVÖK 11 errang den Sieg bei den ostasiatischen Meisterschaften der Mädchen unter 14 der AFC 2016. In der Gruppe 2 besiegte die DEVÖK-Mannschaft die Mannschaften aus Taipei, China, den Inseln Guam, Hongkong, China und Südkorea, schlug im Finale die japanische 11 mit 3:0 und belegte damit bei dieser Mannschaft den ersten Platz.